Da in dem Ei auf dem Planetoiden Acheron, da bewegt sich doch was und man möchte Sigourney Weaver noch sagen, vorsichtig, da kommt das Alien-Vieh schon rausgeschossen, klebrig, spinnenhässlich und fies und sein Blut ist Säure und tropft auf den OP-Tisch und ätzt durch die Etagen von dem Raumschiff. Der Alien von Ridley Scott im Film von Ridley Scott Alien. Wer denkt sich sowas aus, so eine Kreatur, wer hat sowas im Kopf? Der Schweizer Künstler H.R. Giger, der hat es gemacht, der hat das Alien-Vieh gestaltet und heute wäre 80 geworden. Now I Know You Know, ein Song von der auf Solopfaden wandelnden Blondie-Sängerin Debbie Harry, zu finden auf ihrem Album Cuckoo von 1981. Im Video zum Song bewegt sich die Sängerin durch den finsteren Kunstkosmos H.R. Gigers, tritt als Wesen auf, das dieser Welt entsprungen zu sein scheint. Zum eigentlichen Aufreger avancieren indes weder Song noch Video, sondern das Cuckoo-Plattencover, eine Giga-Produktion. Als Debbie anrief, sah ich sie als die Königin der Punks. Die Sicherheitsnadeln sind auf dem Cuckoo-Cover zu Akupunkturnadeln geworden, welche Stimulation, Elektrizität und Macht, die aus der Luft kommen, versinnbildlichen. Also habe ich die Nadeln durch Debbies Kopf gesteckt und erst nachher herausgefunden, dass die Nadel bei den Augen das Feuer ist, die bei der Nase die Luft, die beim Mund das Wasser und die beim Hals die Erde. Ich habe surrealistisch gearbeitet, ohne zu überlegen. Surrealismus. Dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Gigers Kunst häufig. Allerdings, verglichen mit dem Universum des Schweizers, herrscht in dem des berühmtesten Surrealisten Salvador Dalí Eitel, Freud und Sonnenschein. Giger erschafft Mischwesen, geformt aus biologischem und technischem. Gewalt, Tod und Sex bestimmen sein Werk. Das Düstere fasziniert ihn, schon als Kind, wie Giger erzählt. Am liebsten habe er an der dunkelsten Stelle im Haus gespielt, unter einem Tisch in einem fensterlosen Raum. Ich wurde einfach in Chur, in den Kaff, wo ich geboren wurde, beeinflusst durch ein paar Sachen, wie zum Beispiel die ägyptische Kunst. Da war im Museum oben war ein Sarkophag mit einer Prinzessin, mit einer Mumie. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Und dann bekam ich einen Totenschädel dann von der Apotheke. Mein Vater war ja Apotheker und den habe ich sofort beschlagnahmt. Seine künstlerische Laufbahn beginnt ebenfalls als Kind. Meine Mutter glaubte diesbezüglich an mich und deckte mich mit Malutensilien und Knetmasse ein. Schon am Anfang der 1960er Jahre stellt Giger aus. Für seine horriblen Atomkinder oder ein Selbstporträt, auf dem ein kopfloser Körper den mit einem Beil abgetrennten Schädel fotografiert, findet sich durchaus ein Publikum. Bereits am Ende des Jahrzehnts kann sich der ausgebildete Innenarchitekt und Industriedesigner voll auf die Kunst konzentrieren. Zum Star steigt er dann durch sein Alien aus dem gleichnamigen Film von 1979 auf. Die Leute kamen extra von Los Angeles zu mir, der Ridley Scott und zwei andere Produzenten. Und die haben gesagt, ja, wir möchten einen Film machen und möchten, dass sie das Monster designen für diesen Film. Und wir haben etwa ein Jahr Zeit. H.R. Giger hat einmal gesagt, seine Kunst banne seine Fantasien und Albträume, bewahre ihn davor, wahnsinnig zu werden. In seinem Fall hat die Kunst nicht nur seinen Verstand geschützt, sie hat sich als ausgesprochen lukratives Schutzschild erwiesen. Der Künstler, der Designer H.R. Giger wäre heute 80 geworden. Das MDR Kulturkalenderblatt von Thomas Hartmann und Conny Wolter war das.